Und so ist es denn klipp und klar herausgesagt, die Geschichte von Kain und Abel nichts anderes als der Rechtfertigungs- und Vertuschungsversuch desjenigen, was sich abspielt und abspielte, seit diese Welt besteht und seit beweglicher und fassender Geist im ewig wiederkehrenden Kampfe aufeinanderprallen. Immer wieder wird der arglose, im Schweiße seines Angesichtes sich mühende Kain, genauso wie späterhin Esau von Jakob, das völlig analoge Brüderpaar, durch den Betrug des Jüngeren um die Früchte seines Schaffens gebracht. Ist aber dieser zweitgeborene Darsteller und Berichterstatter jener Geschehnisse, was Wunder, dass er im Falle der Vernichtung seinesgleichen durch den Betrogenen die Sache also darstellt, dass er der Unschuldige, Gute, der in Ratlosigkeit und Verzweiflung aber nur zu rächende Selbsthilfe greifende als böse und von Gott verlassen hingestellt wird? Denn je nach der Art geistiger Grundstruktur wird auch der Gott des Menschen sein und sich zum Tun der anders gearteten Struktur in Abweisung und Strafe verhalten. Und dass der Betrug und Schwindel, so er am übervorteilten und ahnungslosen Bruder gelungen ist, weder diesem noch der ganzen Menschheit jemals eingestanden wird, vom beweglichen Geiste in seiner mythischen Darstellung alles Zusammenprallens fassenden und beweglichen Geistes kommt es überwältigend zum Ausdruck. Wir aber, die wir Sein und Verhalten dieser beiden ewig feindlich und abgründig getrennten Menschenarten zu unerschütterlich klarem und festen Besitze gewonnen haben, wir wissen nunmehr wohl zwischen den Zeilen jener alten Menschheitsmythe zu lesen und den Fluch zu deuten, den der bewegliche Geist, also Abel, durch seinen Gott über den Fassenden, also Kain, zu verhängen weiß. Und wenn auch Kain verstört und verzweifelt vor seiner Opferflamme zusammenbricht, deren Rauch nicht steil zum Himmel dringt und also Gott nicht wohlgefällig sich erweist, wir lassen uns durch dieses Gottesgericht nicht mehr einschüchtern und verwirren und wissen gar wohl, dass Abel dem Beweglichen irgendein Schwindel, ein Gaunerstückchen zu solchem Gottesurteil verhalf. Ob dies nun darin bestand, dass er, einen unbeachteten Augenblick des arglosen Bruders benutzend, ihm seine Opfergabe näßte und sonst wie dafür zu sorgen wusste, dass der Rauch nicht gleichwertig dem Seinen zur Höhe drang, ist uns gleichgültig und belanglos, die wir den Schwindel und Betrug als urgegebene Waffe Abels im Kampfe wider Kain erkannten. Aber auch weiter zurückforschend zu den Anfängen der biblischen Weltdeutung lernen wir erkennen, wie der Gott des beweglichen Geistes, also der allem Fassen feindliche und abgeneigte Gott es ist, der der jüdischen Weltdeutung verdankt ward. Denn dass das Erfassen des Geistes, das zum Fassen der Hand und zum Gestalten der Welt den Arier urgegeben vorherbestimmte, jenen beweglichen Zweitgeborenen als das Böse, als die Sünde erschien, der er die Vertreibung aus seinem Paradiese, der faulen Untätigkeit, zuzuschreiben hat, wie deutlich tritt es im Mythos von der Schlange und dem Apfel, durch dessen Genuss der Mensch sehend und also sündig geworden ist, hervor. Wahrlich, wenn der Deutsche nicht endlich einsieht, dass dieser Urmythos seinem tiefsten Wesen fremd und feindlich gegenübersteht, wenn er nicht erkennt, dass jener tatverdammende und staffensfeindliche Gott nie und nimmer der Seine war und sein wird, dann wird er sich dazu weiterhin verdammt sehen, ein Geschlecht heranzuzüchten, dem eine Weltanschauung, ein Geist, ein Glaube des vermehrungswürdig gelehrt und gepredigt wird, die seinem tiefsten, urgegebenen Wesen fremd und feind sind und so den jugendlichen Gemütern eine Verzerrung, eine Art Verfälschung, eine Vergewaltigung auferlegen, die sie um ihren Geist, ihren Glauben und ihren Gott unweigerlich bringen werden, zum Weltsiege jenes anderen Geistes, der eben darin, dass er seine Weltanschauung dem Arier aufzuzwingen wusste, seine ewigen Kampfmittel von Betrug und Vergewaltigung der Geister bis zum heutigen Tage so glänzend bewährt hat. Wer hier in falscher, ehrfürchtiger Rücksicht auf die Missverständnisse allzu redlicher und kindlich ahnungsloser Vorväter vor einem energischen und einschneidenden Eingreifen feige und verzagt zurückschreckt, der wird es sich selber zuzuschreiben haben, wenn das Entweder-Oder einer Weltordnung des schaffenden oder beweglichen Geistes zum Siege des Judentums, zu nicht mehr abzuschüttelnder Knechtung und Lähmung arischen Geistes, unweigerlich hinführt. allzu lange schon wert, die fluchwürdige Verwirrung und Ratlosigkeit vor dieser arischen Wesen aufgezwungenen jüdischen Weltdeutung. Und wenn dem Juden der Satz »Im Schmeiße deines Angesichtes sollst du dein Brot essen« als Fluch erscheint, der ihn aus seinem Paradiese vertreibt, der Arier kann und wird solchen Spruch nur als Segen, als ehrfürchtiges Gehorchen den Geboten der gegebenen Organisation des Menschen, als ein Folgen und sich Fügen den biologischen Gesetzen seines welterfassenden Geistes in Demut und Freudigkeit hinnehmen. Und so müssen wir denn einsehen lernen, dass der Jude, um zu seinem Lebensideale zu gelangen, gerade seine Menschennatur beschwindeln musste, wenn er den arischen Geist dahin beschwindelt, für ihn die Arbeit der Weltgestaltung zu leisten, welcher Selbstbetrug in rastlosem, nie ermüdenden Gehirngetriebe, ödestem Gedenke, verkümmerten äußeren Organen, Stoffwechselstörung und Nervenerkrankung sich bezahlt macht. Und ist mithin der Jude letzten Endes doch ein um das Leben selbst betrogener Betrüger, doch aber lässt sich sehr wohl eine Weltunordnung vorstellen, die dauernd und auf der ganzen Erde den beweglichen Geist zum Herrn emporhöbe, den Schaffenden zum wehrlos entrechteten Knechte herabentwürdigte. Und gelingt es den Weisen von Zion, ihre höchst realen und sehr erreichbaren Ziele zu verwirklichen, dann hätte die Rache für Kains verzweifelten Totschlag dauernde Gestalt gewonnen und Esau, den Jakobs Sprösslinge über die ganze Erde hin zu verfolgen wussten, können nicht mehr vor ihm auf ein neues, jenem unzugänglichen Gebiet entfliehen, und für alle Ewigkeit erschiene der fassende Geist um das unbestreitbare Vorrecht seiner Erstgeburt gebracht und betrogen. Welch rätselhafter Fluch in der Geschichte der Menschheit ist es doch, dass bislang Kains Totschlag und Jakobs Betrug in ewigem Auf und Ab jenes Entweder-Oder menschlichen Geschehens zu sein scheinen, zwischen welchen beiden hin und her pendelnd die Menschheit zu ewigen Hass und Hader in nicht enden wollender Wiederkunft verdammt bleiben muss. In scherzhafter Form dürfte unser großer Epigrammatiker Grillparzer als erster das hier aufgestellte Weltgesetz nicht ausgesprochen, aber doch ahnungsvoll umschrieben haben. In gebildeten Ländern, in rohen und kruden, bekämpft sich Verschiedenes mit Macht und mit Listen. In rohen verfolgen die Christen die Juden, in feinen dagegen die Juden die Christen. Und sehen wir bis auf den heutigen Tag, in den immer wiederkehrenden Pogroms Kains Tat der Ratlosigkeit und Verzweiflung, so waltet allüberall unerkannt und unbesieglich Jakob in betrügerischer Vergewaltigung, bis Esau sich wieder in Kain verwandelt und bis dem ermordeten Abel hin wieder der rächende Jakob ersteht in nicht enden wollendem trostlosen Wechselspiele. Aber nun wir dies trostlose Wechselspiel und die wahren Gesetzmäßigkeiten seiner ewigen Wiederkunft aufzuerweisen wussten, nunmehr ist doch zu hoffen, dass die Menschheit in allzu später Einsicht und Erlösung vom Fluch und solch ewiger Wiederkunft sich befreie. Solches aber kann und wird erst dann geschehen, wenn die Weltgestaltungen, wie sie von den beiden Antagonisten des Geistes angestrebt werden, in allen ihren Kampfweisen, Konsequenzen und Methoden bekannt und verstanden sein werden. Da aber der arische Geist bis zum heutigen Tag sich kaum noch des klaren Zieles der ihm, dem Erstgeborenen, gebührenden Weltordnung bewusst ward, so werden wir nach Darlegung allen feindlichen Wollens seines beweglichen Widersachers ihm erst die ihm gemäßen und bislang unbewusst nur versuchten Kampfweisen, Konsequenzen und Methoden seiner Struktur zur bewussten Waffe geworden schmieden und einhändigen müssen, ihm den Endsieg zu erringen. Solches aber soll die Aufgabe der drei folgenden Teile dieses Buches sein, in denen Wirtschaft, Politik und Geistesleben im Sinne der beweglichen sowie der fassenden Weltordnung dargestellt werden sollen.